Jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden. Und jene sind die Irregehenden.